Der Deal ist der bisher größte Zukauf eines deutschen Unternehmens im Ausland und er macht Bayer auf einen Schlag zum weltweit führenden Anbieter von Saatgut und Pflanzenschutzmitteln. Bayer-Chef Werner Baumann sagte dazu am Nachmittag bei einer Telefonpressekonferenz: This combination is going to create a global leader in agriculture and it is going to realize a shared vision of an enhanced agriculture offering that is ultimately going to deliver earlier access. Dass der Zusammenschluss von Bayer und Monsanto für Landwirte und die Agrarindustrie insgesamt vor allem Vorteile bringen soll, erklärte auch Monsanto-Chef Hugh Grant. Es beginne gerade eine neue Ära, in der Landwirte neue Antworten darauf bräuchten, wie die Versorgung der wachsenden Weltbevölkerung sichergestellt werden kann. We're now entering a new era in agriculture, one in which growers are calling for new solutions and technologies. To meet the challenges of the future. Unbestritten wird der Markt für Saatgut und Pflanzenschutzmitteln in den nächsten Jahren weiter wachsen. Laut Bayer müssen bis 2050 3 Milliarden Menschen mehr ernährt werden. Die weltweite Ackerfläche wird dagegen proportional sinken. The combination with Monsanto represents the kind of revolutionary approach to agriculture that will be necessary to sustainably feed the world as we enable growers. With a broad set of enhanced agricultural solutions. Mit Monsanto übernimmt Bayer die weltweite Nummer 1 bei der Herstellung von Saatgut. Im Bereich Pflanzenschutzmitteln ist der Leverkusener Konzern selbst schon Nummer 2 nach der Schweizer Syngenta. In der gesamten Agrarchemiebranche ist zurzeit viel in Bewegung. Der chinesische Staatskonzern ChemChina will Syngenta übernehmen und bereits Ende 2015 wurde in den USA der Zusammenschluss von Dow Chemical und DuPont auf den Weg gebracht. Monatelang hat Bayer um Monsanto geworben, zuerst mit einem Angebot von $122 je Aktie. Letztlich hat der Verwaltungsrat von Monsanto der Fusion dann für $128 je Aktie zugestimmt. Jetzt müssen noch die Monsanto-Aktionäre grünes Licht geben und die zuständigen Kartellbehörden. Sollte der Deal doch noch an den Kartellbehörden scheitern, wird Bayer Monsanto $2 Milliarden zahlen. Langfristig erhofft sich der Leverkusener Konzern Einsparungen von jährlich 1,5 Milliarden Dollar, wie Bayer-Chef Baumann erklärte. We expect earnings contributions from annual net savings of approximately $1.5 billion after year 3, plus additional synergies from integrated solutions increasing over the years. Bayer will das Geschäft mit einer Mischung aus Eigen- und Fremdkapital finanzieren. Unter anderem ist eine Kapitalerhöhung geplant. Die neuen Übernahmepläne Baumanns sind bei den Bayer-Aktionären umstritten. Unter anderem hatten sie den Zukauf als zu teuer kritisiert. In Richtung der Bayer-Beschäftigten gab Baumann heute ein erstes Entspannungssignal. Einer der Standorte des neuen fusionierten Saatgut- und Pflanzenschutzriesen soll Monheim im Rheinland sein. Dort sitzt die Agrarchemie-Sparte von Bayer.